Guten Tag, Bitteschön. Patientin. Bitteschön. Okay, guten Tag, mein Name ist Bulur. Ich bin die diensthabende Ärztin auf der Station und ich würde gerne das Erstgespräch mit Ihnen führen. Ist das Ordnung für Sie? Ja, alles in Ordnung, Frau Doktor. Okay, zuerst werde ich ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen, dann direkt Ihren aktuellen Beschwerden übergehen. Wie heißen Sie dann? Ich bin Franz Betke. Franz Betke. Ja. Frau Franz, Herr Franz. Herr, ich bin Herr Herr Betke. Franz. Okay, Ja. Herr Betke, könnten Sie Ihren Vor- und Nachnamen langsam buchstabieren? Ja, Franz Franz Set, okay. Betke Bethge. Betke, okay. Ja. Herr Betke, wie alt sind Sie? 45, Frau Doktor. 45, okay. Wann sind Sie genau geboren? Ja, 18. März 1980. Asik, okay. Und wissen Sie, wie groß Sie sind? Ja, ich bin 1,78 Meter. 1,78 Meter. Okay. Und wie viel wiegen Sie? Ja, ich bin übergewicht, Frau Doktor. 114 Kilo bin ich. 14. 14. Okay. Ja. 114. Ja. Und wie heißt Ihr Hausarzt oder Ihre Hausärztin? Ja, Frau Graf. Graf. Ja. Mit Ende Doppel-F. Doppel-F, ja, Doppel-F. Ja. Okay. Vielen Dank für diese Informationen, Herr Betke. Und was kann ich Ihnen helfen? Was sind Ihre Ja. aktuellen Beschwerden? Ja, Frau Doktor, ich habe Fußschmerzen leider. Fußschmerzen. Im linken Fuß habe ich ja sehr starke Schmerzen. Könnten Sie, wo genau Ihre Schmerzen? Könnten Sie Ja, besonders im linken Fuß, besonders C, in mein linken C, ja. Inkense. Okay. Seit wann haben Sie diese Beschwerden, diese Schmerzen? Ja, seit 3 Tagen habe ich Schmerzen, aber seit gestern es ist ja sehr schlimm geworden. Ich kann nicht, gestern Abend habe ich nicht geschlafen und hatte ich zweimal Schmerzmittel eingenommen, aber es hat jedoch nicht geholfen. Okay, Ja. welche Ja, Medikamente haben Sie eingenommen? ich habe einmal Paracetamol eingenommen, einmal Ibuprofen 800 Milligramm eingenommen, aber ein bisschen Ibuprofen hat mir geholfen, aber das ist jetzt auch sehr schmerzhaft. Okay. Und wie stark sind Ihre Schmerzen? Auf einer Schmerzskala bis ein von 10, wobei ein 10 ein sehr leichte 10 sehr starke Schmerzen entspricht. Ja, vielleicht jetzt 8 oder 9, Frau Doktor. Ich kann nicht. Ja, 8 es ist oder sehr 9. schmerzhaft, ja. Okay, haben Sie heute Morgen ein Schmerzmittel eingenommen? Ja, habe ich Paracetamol angenommen. Okay, aber ich bemerke, haben Sie eine starke Schmerzen. Ja, Frau Doktor. Könnten Sie Ihre Schmerzen bis zum Ende das Gespräch aushalten oder brauchen Sie ein Schmerzmittel sofort? Ja, ich brauche gerne, Frau Doktor, wenn möglich ist. Okay, Herr Betke, ich verstehe. Zuerst werde ich Ihnen ein Zugang legen und ein Schmerzmittel verabreichen. Haben Das Sie freut mich. irgendwelche allergisch gegen einige Medikamente? Nein habe ich kein Allergie gegen Medikamente. Ich habe Nussallergie. Nussallergie. Okay. Dann jetzt ich gebe ein Schmerzmittel. Okay, frage. Fühlen Sie sich besser? Könnten wir weitergehen? Danke. Danke. Okay. Herbetki haben Sie eine starke Fußschmerzen, besonders am sehr und haben Sie Fieber auch? Ja, ich fühle mich fiebrig, aber ich habe nicht gemessen. Okay. Könnten Sie mir etwas, könnten mir sagen, wann oder wie Ihre Schmerzen begonnen haben? Gibt es eine bestimmte Auslöser für Ihre Schmerzen? Ja, ich weiß nicht, Frau Doktor. Letzte Woche wir haben eine Party. Ich habe viel Grillparty hatten wir. Ja. Ich habe viel gegessen und ich habe natürlich Alkohol getrunken. Und auch vorgestern Abend hatten wir mit meiner Familie auch eine große Abendessen gegessen. Wir haben Schweinfleisch gegessen und natürlich habe ich drei Flasche Bier getrunken. Und ja, nach dem Abendessen meine Schmerzen langsam angefangen, aber jetzt ja sehr schlimm geworden. In drei Tage. Okay. Herbetki, essen Sie viel Fleisch in Ihrer Alltag? Ich esse gerne, ja. Ich esse Ja. Fleisch gerne. Okay. Haben Sie bei Ihnen eine Arthritis oder ähnliche Vorerkrankungen bekannt? Ja, vor 7 Jahren hatte ich ähnliche Beschwerden, Frau Doktor, vor 7 Jahren, aber es wurde nicht diagnostiziert. Ich habe gewartet und ich habe zwei paar Medikamente eingenommen. Ich erinnere mich nicht, welche Medikamente, aber Schmerzmittel hatte ich eingenommen. Dann mein Beschwerden sind weggegangen. Aber jetzt leider es geht immer schlimmer. Es ist schlimm geworden. Okay, ich verstehe, Herbetki. Und haben Sie einige Begleitsymptome mit diesen Schmerzen? Zum Beispiel haben Sie Rötung, Schwellung oder Überwärmung bei Ja, Ihnen? alle sind dabei. Emel? Mein Fuß ist rot und geschwollen und überwärmt. Ja, mein Zeh besonders, das ist wie bohrende Schmerzen, stechende. Ich kann nicht gut beschreiben, aber das ist sehr stark und wie klopfen. Das ist sehr schlimm. Ja, okay. Hammerende oder ich weiß nicht, aber sehr schlimm. Ja, okay, verstehe. Haben Sie Übelkeit oder Erbrechen? Ja, ein bisschen habe ich Übelkeit, aber ich habe nicht erbrochen. Okay. Haben Sie nach Schweiß oder Stahlfrost? Gestern Abend hatte ich Nachtschweiß, aber Stellfrost hatte ich nicht. Aber nur gestern Abend hatte ich. Okay. Haben Sie in letzter Zeit ungewöhnlich ab oder zugenommen? Nein, Frau Doktor, ich bin immer übergewicht. Ich bin 114. So sehr. Okay. Ich Ja, fühle mich ich nicht gut. verstehe. Sind Ihre Schmerzen, gibt es etwas Ihre Schmerzen verschlimmert oder verbessert? Ich meine, Bewegung oder Ich Belastung. kann nicht bewegen, Frau Doktor. Ich kann nicht laufen jetzt. Ich kann nicht Ja. belasten. Es ist sehr schmerzhaft. Ich nur Läge mein Fuß und ich muss erholen. Ich muss mein Leg. Das ist sehr schlimm. Sehr schlimm geworden. Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder beim Stuhlgang? Nein, habe ich nicht. Okay. Ist Ihnen schwindelig? Nein. Okay. Haben Sie Husten oder Atemnot? Nein, habe ich nicht, Frau Doktor. Okay. Haben Sie Herzrasen, Herzschlagen oder Herzklopfen? Ja, mein Herz ein bisschen schlägt schneller als, aber ich weiß nicht, ob andere Herzprobleme habe ich. Okay. Sie haben keine Stuhlgang oder Stuhlgangprobleme oder Nein, ja, Wasserprobleme. Verstopfung, manchmal habe ich Verstopfung, aber drei oder zweimal pro Jahr. Okay. Okay, Herr Bethke, leiden Sie an irgendwelche chronischen Erkrankungen? Ja, mein Blutfettwerte sind sehr hoch, Frau Doktor. Ja, natürlich. Ja, ich bin dick, als Sie auch wissen. Und mein Blutfett sind sehr hoch, deswegen nehme ich ein Medikamente, aber ich erinnere mich nicht die Name, Okay. gegen Fettwerte. Und ich habe auch Bluthochdruck. Seit wann haben Sie Bluthochdruck und Bluthochdruck? Ja, seit vielleicht 15 Jahren, Frau Doktor. 15 Jahre. Beide, Beide. ja. Okay. Ja. Noch etwas? Haben Sie Druck, Blutzucker krank Ja, oder? manchmal fühle Schmerzen im Magen. Deswegen nehme ich manchmal Omeprazol. Und ich nehme auch ein Aspirin. Mein Hausarzt hat mir empfohlen, ein Aspirin zu nehmen, weil ich hat mir gesagt, dass ich Herzerkrankungen Risiko habe. Deswegen nehme ich Aspirin und gegen Bluthochdruck nehme ich ein Tablet, heißt Norvasc Tablet nehme ich. Welche Und Dosierung kennen Sie? Norvasc 10 Milligramm Norvasc nehme ich und Omeprazol. Omeprazol 20 Milligramm, aber ab und zu nehme ich und Norvasc morgens nehmen ja, Sie. Norvasc morgens und auch Metoprolol nehme ich. Metoprolol. Ja, ich nehme viele verschiedene Medikamente, Frau Doktor. Okay. Seit wann haben Sie Metoprolol? Ja, seit ja 10 oder 15 Jahren. 15 Jahre. Ja, nehme ich regelmäßig. Hausarzt hat mir empfohlen, ein Aspirin, Metoprolol und Norvasc zu nehmen und ich nehme regelmäßig. Okay, wissen Sie die Dosierung Metoprolol? Ja, ich erinnere mich nicht, Frau Doktor. Okay. Wurden Sie schon einmal operiert? Ja, vor 20 Jahren hatte ich einen Motorradunfall und deswegen mein Oberschenkel Frage. wurde gebrochen. Dann ich wurde wegen Oberschenkelfraktur operiert. Ich Operiert. habe ein Metallinstrument in Okay. mein Oberschenkel verloren. Okay, noch etwas? Çocuklar lütfen ya, duyamıyorum lütfen. Hab ich ya nein Kein. kein Okay. Ja. operasyon var ya. Okay, verstehe. Alles klar. Und rauchen Sie, Herr Bethke? Ja, ich rauche nicht. Ich möchte gesund sein und ich rauche nicht. Okay, haben Sie jemals geraucht? Nein, Nein, ich habe okay. niemals geraucht, ja. Aber Sie trinken ein bisschen viel. Ja, nicht viel, Frau Doktor. Jeden Abend ich trinke 2 oder 3 Flasche Bier. Nicht viel. Ja, Zwei Bier ist nicht Alkohol. Richtig, oder? Bier ja, ist in wie Deutschland Bier ist. viel? Ja, aber wie viel trinken Flasche? Ein Liter oder ein Liter? Ja, 1,5 Liter, 2 oder 3 Flaschen Bier trinke ich. Aber jeden, seit wann haben Sie? Seit wann trinken Sie? Seit 25 Jahren trinke ich Alkohol. 25 Jahre. Aber Bier ist nicht Alkohol, richtig? Nein, nein, Bier ist Ich trinke gerne. ja. Ja, ich verstehe Sie. Manchmal wir brauchen Alkohol, aber Sie trinken ein bisschen mehr. Deshalb bis zum Ende das Gespräch müssen wir dieses Subject wiederholen sprechen. Okay, Frau Doktor. Okay. Nehmen Sie, haben Sie jemals Kontakt mit Drogen? Nein, nein, niemals habe ich Kontakt mit Okay. Drogen. Und gibt es in der Familie irgendwelche chronische Erkrankungen beim Vater oder? Ja, leider ist mein Vater an Darmkrebs gestorben vor 7 Jahren. Darmkrebs, Und okay. ja, Darmkrebs. Und meine Mutter leider an Bluthochdruck und Zuckerkrankheit. Tipp 1 oder Tipp 2 wissen Sie? Okay. Ja, ich weiß nicht, sie ist sehr alt, 80, und ich weiß nicht. Okay, haben Sie Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder und er hat auch Bluthochdruck. Er leidet auch an Okay. Bluthochdruck, ja. Okay, Herr Bethke, was machen Sie beruflich? Ja, ich bin Mechaniker, Frau Doktor. Ich habe viel Stress. Ja, Arbeitsbedingungen sehr schwer, ich kann sagen. Ja, deswegen habe ich sehr Stress. Okay, sind Sie Und verheiratet? ja, ich bin verheiratet. Haben Sie Kinder? Ich habe 3 Kinder und ja. Sind Sie gesund? Ja, aber mein Sohn leider an Down-Syndrom. Ja, es tut mir sehr leid. Haben Sie irgendwelche klinischen Probleme? Nein, Nein. aber ja sie ist seelische ja manchmal seelische Probleme haben ja Ja. aber Das ist eine schwierige körperliche ich denke gesund jetzt ja. Frage. Okay. Sind Sie vollständig geimpft? Ja, ich bin vollständig geimpft. Okay. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Nein, nein, Frau Doktor. Okay. Herr Bethke, ich habe meine alle wichtigen Fragen gestellt und möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie Fragen an mich? Ja, Frau Doktor, ich kann nicht bewegen. Ich bin Mechaniker. Ich muss arbeiten. Ja, was habe ich? Vermuten Sie oder was muss ich machen jetzt? Herr Bethke, ich verstehe Sie. Sie möchten wissen, was Sie haben. Aber Ihre Beschwerden können viele Ursachen haben. Und um eine eindeutige Diagnose zu stellen, müssen wir ein paar Untersuchungen durchführen. Dann werde ich Ihre Beschwerden mit meinem Oberarzt besprechen. Sobald die Ergebnisse vorliegen, kann ich Ihnen genaueres sagen. Aber sollten Sie Sollten Sie jetzt bei uns noch bleiben, ich werde Sie körperlich untersuchen und Blut abnehmen. Und ich werde einige Laboruntersuchungen veranlassen. Dann ich werde zurückkommen und erkläre ich Ihnen, was Sie haben. Ist Okay, das Frau klar? Doktor, ja vermutlich Sie haben kein Diagnose dann, Verdacht Diagnose. Das kann Krebs sein oder? Nein, nein. Ja, ich habe eine Vermute, aber ich habe eine Verdachtsdiagnose. Aber zuerst möchte ich diese Diagnose bestätigen. Ich möchte diese Diagnose bestätigen, dann ich erkläre Sie, was Sie haben. Aber Okay, Frau Doktor. machen Sie sich keine Sorgen. Krebs ist ich denke, das ist nicht Krebs. bitte denken Sie, bitte positiv zu denken und ein bisschen Geduld sein. Ja, ich fühle mich jetzt besser, Frau Doktor. Ja, ich bedanke mich. Vielen Dank. Okay. Arkadaşlar, Frau Wichmann ist da, ich glaube. Ja. Ja, herzlich Ich habe willkommen, es Frau. gekriegt. Hallo, ich bin da. Ja, Ja, willkommen. ich habe mit Freude zugehört. Ja, ist schön, mal andere in der Position zu sehen. Wunderbar. Ja, Vielen Dank. ich war nur, habe gesagt, hä, falsche Zeit, hast du was verpasst? Ja, aber ja, Sie haben eine schöne Simulation gemacht. Sehr gut. Ja, Vielen Dank. und Sie waren ein cooler Patient. Ja, Frau Doktor, was habe ich denn? Können Sie Ja. mit... Sehr Böse, schön. böse, Pat böse Patient. Ja, wir sind nie böse. Wir sind höchstens mal ein bisschen doof. Ja. Ja. Ah, ja. Also, Pardon? Frau Wachmann, können Sie mich hören? Das Internet ist nicht gut, ich glaube. Internetverbindung ist schwach. Ja, jetzt besser. Jetzt besser. Also, ihr habt schon Dr. Puppi angerufen, aber ich konnte nicht erreichen, ne? Das heißt, wir haben keinen Host. Ja, genau. Ja, das hat ja nichts. Aber wir sind noch ein bisschen wenig. Mit 9 Leuten sind wir ja noch ein bisschen sparsam und eigentlich ist es schon 5 nach. Ist irgendwie großes Missverständnis, dass heute. Ich glaube ja, Frau Wichmann. Das ist ein Missverständnis, ich glaube ja. Also, Aber wieso? Wir haben doch eigentlich am Dienstag gesagt, dass wir uns heute genau. wiedersehen. Ja, wir haben eine Simulation heute. Eine andere Simulation. Das heißt, Sie wollen weitermachen. Nein, nein. Ja, aber die andere Leute. Andere Gruppe, oder? Andere Gruppe wissen. Ach Ja. so, wann ist die andere Simulation? Ja. Gleichzeitig jetzt. Ja. Ist das Ja. jetzt zur Wir gleichen Zeit? benutzen ähnliche Linke, aber das ist nicht die ähnliche Gruppe. Ah, okay, es sind also zwei Gruppen, die jetzt parallel laufen und Sie Ja. haben noch eine dritte Gruppe aufgemacht. Ja. Ja, jetzt, wer war das eben? Dr. Ukac, der eigentlich, glaube ich, heute machen wollte, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Ja, ich weiß nicht eigentlich, aber wir Einer war doch können gerade da, der kontrollieren. gefragt hat, war das Dr. Ukac, dass der Ja, gefragt hat? Frau Wichmann, gibt es eine Großgruppe und das Ja, ist eine Kleingruppe? das Wir ist eine. machen jeden Tag. Ja. Aber gibt es ein Problem, denke ich. Ja, also Sie müssen sich jetzt sagen, ob Sie machen wollen oder nicht. Wenn Sie nicht machen wollen, es ist ein schöner Abend, kann ich auch was anderes tun. Ja, wenn Sie jetzt Ihre Simulation beenden wollen, ja, Ja, wenn Sie noch ja. Ihr Arzt-Arzt-Gespräch simulieren wollen, Ja. dann Ja, sollten Sie das machen. Frau Schule kann das machen, ja, Ja, natürlich. ja. Und da ist Dr. Ukas wieder. Ja, Dr. Ukas, waren Sie eingeplant für heute für das Gespräch mit mir? Eigentlich, ich glaube nicht, aber es gibt ein Missverständnis, ich glaube, Frau Wichmann. Aber Wie? Frau Schüler, wenn Sie möchten, ich glaube, können Ja. Sie das anonyme Gespräch machen, oder? Ja, dann machen Ja. Sie Arzt-Arzt-Gespräch und wir können ja überlegen. Ich kann mich ja in einer halben Stunde wieder melden. Okay, Ja, okay. und wenn dann jemand von Ihnen da ist, der noch eine Simulation machen will Ja. und Also, kann, ich dann werde können diese wir das noch machen. Simulation in die Gruppe schreiben, okay? Für 20:30 Uhr, ja? Ja, eine halbe Stunde reicht Ihnen ja, oder, Okay, Frau Dr. gut. Sülle? Reicht, Ihnen reicht doch eine halbe Stunde jetzt für Ihr Arzt-Arzt-Gespräch. Ja. Na? Gut. Und ja? Okay. Hocam, siz soracak mısınız Frau bu? Wichmann, haben Sie Zeit für 20:30 Uhr Ja, für habe eine ich ja gerade Simulation? angeboten. Ja, kann ich Okay, machen. vielen Dank. Also Ja, ich werde. 20:30 Uhr. Ich glaube, wir können die anderen Leute erreichen und wir Ja, empfinden jetzt eine schreibe ich Machen wir das Ihnen. so. Dann Jetzt würde ich schreibe Ihnen ich, jetzt, ja? ich höre da nicht weiter zu, spiele nicht Mäuschen, ich gehe raus und Okay. esse dann erst mein Abendbrot und gucke Nachrichten und dann komme ich um 8:30 Uhr wieder. Okay? Okay, alles klar, ja. Bis Aber dann. vielen Okay. Dank. Bis Jo, tschüss. später. Okay. Entschuldigung. Ali abi aradım ben bu arada. Frau geldi görünce ama ulaşamadım. Arif abi sende ekstra numarası var mı? Ben de Sürekli aradım cevap olarak birini vermiyor. bulabilecek miyiz bu arada hemen? Direkt şey yapalım abi o zaman. Ana gruba yazalım. Saat 8:30'da var diye ama.